Abschnitt 2 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Breite Alleen. 1. Ja, noch ist die Straße da mit Haus und Bahn und hat Fenster, Wächter, Uhr und Hund. Menschen gehen wie auf Gefängnishöfen rund, schaukeln über Tiefen wie ein Kahn. Arme Bäume stehen ganz krumm und ausgeharrt. Noch sind sie Genesenden genug und gut. Und die Mädchen zeigen ihren Sonntagshut bei Musik und eines Luftschiffs Himmelfahrt. Aber dieser Blick, der aus Begegnen fällt, der dich kirren will und doch verwirrt, jedes Nähergehen vergällt. Noch die Wände horchen, wo ein Schlüssel klirrt. Nichts ist, was wir lieben können, was uns sucht. Unter uns die Keller heulen, sei verflucht. 2. Diese Straße hat nur einen aufgerissenen Mund. Drin zwei Reihen schwarzer Zähne stehen. Zähne stehen, die Häuser heißen. 8, 9, 10. Schmale Streifen Himmel drohen profund. Der Verkehr hat alles Sein zurückgedrängt. Saugt und würgt uns wie Gewürm hinein, und man fühlt Gesichter werden grau wie Stein und das Herz aus dem Gewicht gehängt. Keine Wand erbaust du unerlaubt, noch den Park hat Polizei umstellt, durch die Kirchen strömt es mit bedecktem Haupt. Tag und Nacht drehen sommerschwer geschwellt sich vorüber, oh, ich dürste nach der Frucht eines Baumes und bin vor ihm doch auf der Flucht. Ende von Breite Alleen, aufgenommen von Margot.